Kapitel 1 Alt Heidelberg, du feine. Andreas Möller singt leise das alte Lied und schaut auf Heidelberg und das Schloss. Vom Schiffrestaurant direkt am Neckar kann man alles so schön sehen. Neben ihm sitzt Carla Kühn. Sie hat ganz andere Gedanken. Du, ich habe Angst, sagt sie leise. Carla, ich weiß, es ist nicht leicht und Professor Lütgen ist streng. Andreas versteht sie. Wenn du mir nicht hilfst, dann... Natürlich helfe ich dir. Andreas will sie beruhigen. Mit meiner Hilfe wird auch deine Examensarbeit fertig. Andreas legt den Arm um sie. Bitte nicht hier, die Leute. Plötzlich steht sie auf. Da kommt dein Freund, dieser Eisenbart. Ich gehe jetzt lieber. Und schnell ist sie weg. Die beiden Freunde, Andreas Möller und Gerd Eisenbart, begrüßen sich. Hallo Gerd. Grüß dich, Andreas. Wie geht's denn? Gut geht's, wunderbar. Denke ich auch. Da war doch gerade diese Frau an deinem Tisch. Eine Studentin? Stimmt. Schau mal, das ist ja komisch. Die hat etwas auf ihrer Schulter. Ja, ein Tattoo. Einen Skorpion. Aha. Gerd bestellt einen Kaffee. Andreas, wer ist diese nette Frau? Sag schon. Das ist eine Studentin von Professor Lütgen. Sie schreibt gerade ihre Examensarbeit, sagt Andreas schnell. Und du hilfst ihr. Na klar, ich helfe Studenten oft. Und das ist alles? Sonst ist nichts? Andreas. Wir sind uns sympathisch und Andreas, mir kannst du's doch sagen. Gut, wir sind Freunde. Gute Freunde, das ist alles. Andreas will nicht weiter über sie sprechen. Da ist noch etwas. Dieser Skorpion auf ihrer Schulter. Na und? Carla hat das Sternzeichen Skorpion. Andreas, du weißt, was man sagt? Skorpione sind gefährlich, aber auch sehr interessant. Gerd, ich weiß das schon. Gerd trinkt seinen Kaffee aus und schaut Andreas ernst an. Gefährlich, was du machst. Ich habe kein gutes Gefühl. Gerd, du siehst Gespenster. Mach dir keine Sorgen. Hoffentlich. Gerd verabschiedet sich. Ich muss jetzt gehen. Du weißt, ich bin ein halbes Jahr an der Universität Boston. Morgen fliege ich. Viel Erfolg. Komm gut wieder. Andreas, noch einmal. Bitte pass auf dich auf. Gerd geht. Und da ist auf einmal ein Schatten hinter Andreas. Er fühlt es. Die Skorpionfrau ist wieder da.